Ein sturer Hund. Hörspiel in zwei Teilen. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Heinrich Steinfest. Teil 2. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Als Cheng die unversperrte Tür seines Büros öffnete und nach dem Lichtschalter griff, kriegte er etwas zu fassen, das sich weich anfühlte. Seidig. Eine Krawatte. Zu einer Krawatte gehört in der Regel auch ein Krawattenträger. Cheng spürte die Heftigkeit von etwas, das sein Gesicht getroffen hatte. Angefühlt hatte es sich wie ein Medizinball, war aber bloß die Faust der Person gewesen, die diese Krawatte trug. Sie wollen uns sicher keine Schwierigkeiten machen, Herr Cheng. Wer beauftragt Sie? Es waren zwei, ein Mann und eine Frau. Und beide trugen Krawatten. Ich wäre als Privatdetektiv sofort ruiniert, würde ich im erstbesten Moment die Namen meiner Klienten preisgeben. Die Frau schraubte behende einen Schalldämpfer auf eine große Pistole und richtete den Lauf auf Lauscher. Ihr Auftraggeber? Mortensen, Moritz Mortensen heißt er. Wo finden wir ihn? Im Telefonbuch. Cheng war fest entschlossen, kein Wort über die Villa am Rusecker-Weg zu verlieren, in der sein Klient, der Schriftsteller Thomas Mortensen, während der Abwesenheit der Hausbesitzerin derzeit logierte und die Katze versorgte. Warum hat Ihr Klient Sie nach Zweifelsknot geschickt? Der Mann blätterte im Telefonbuch. Wegen des Aufdrucks auf dem Bierdeckel. Brauerei Zweifelsknot, diese Zeichnung war ja auf einem Bierdeckel. Was will Ihr Klient von Meurer? Ach, so heißt die also, Meurer. Es ist erstaunlich, dass Sie das nicht wissen. Wie kommt er überhaupt auf Meurer? Cheng berichtete, wie der erfolglose Schriftsteller Mortensen hinter Thomas Marlock her gewesen war, um seinen vielleicht einzigen zukünftigen Leser kennenzulernen. Wie er dann in Crivellis Bar eine Dame beobachtete, die ein grandioses Porträt dieses Mannes auf einen Bierdeckel aus Zweifelsknot zeichnete. Und wie Mortensen kurze Zeit später Marlocks grausiges Ende, eine Enthauptung, hatte miterleben müssen. Mit eigenen Augen habe er gesehen, wie diese Dame, also Moira, den amputierten Schädel des Thomas Marlock in ein Aquarium warf. Darf man fragen, worum es eigentlich geht? Wer ist Moira? Und was hat sie mit Dr. Kallenbachs Klinik in Zweifelsknot zu tun? Was soll das alles noch bringen, ihn das zu erklären? Cheng wurde klar, dass man nicht daran dachte, ihn am Leben zu lassen. Der ganze Fall schien eine Tragweite zu haben, die gewisse Stellen oder Personen dazu veranlasste, ein radikales Ausmerzen nicht autorisierter Mitwisser zu betreiben. Eine Bitte, lassen Sie den Hund am Leben. Halten Sie uns für Sadisten. Wir wissen, was wir wissen müssen. Sie und Mortensen zu liquidieren wird voll aufgenügen. Das waren Leute, deren höchste Perfektion darin bestand, zwischen privater Anschauung und den Vorgaben ihrer Aufträge eine klare Trennlinie zu ziehen. Kaltblütige Killer, ob sie nun für staatliche Geheimdienste arbeiteten oder sich als Freischaffende verdingten. Aber Sie können doch nicht ernsthaft annehmen, dass ich Ihnen jetzt die Wahrheit gesagt habe? Doch, das haben Sie. Mortensen ist kein häufiger Familienname und dann steht er auch noch hier im Telefonbuch. Mortensen ist ein Freund, aber er ist nicht der Auftraggeber. Der Mann richtete seine Waffe auf Chengs Kopf. Ich bin sicher, dass der kleine Hund einen guten Platz bekommen wird. Polizisten haben ein großes Herz. Ah. Apropos Herz. Wer das gesagt hatte, war keiner von den dreien, sondern eine vierte Person. Diese Person stand in der Türe, ebenfalls mit einer Schusswaffe in der Hand und drückte sofort ab. Großer Gott, Thiel. In der Aufregung vergaß Cheng den Doktortitel, was seinem gebürtigen Wiener so gut wie nie passierte. Doktor Thiel. Polizei. Der Mann, der eben noch vorgehabt hatte, Cheng zu erschießen, lag nun am Boden und hielt sich die Schulter. Der Kriminalbeamte Dr. Thiel setzte die noch warme Mündung seiner Pistole auf die Stirn der Frau. Sind Sie verrückt geworden? Sie sind doch Polizist, Sie Unglücksrabe. Richtig, ich tue meine Pflicht. Wozu gehört, die Bürger dieser Stadt zu schützen? Witzfigur. Jeden Bürger. Sie verhindern kein Verbrechen. sondern einen bilateral sanktionierten Sondereinsatz. Cheng, heben Sie seine Pistole auf. Chengs alte Unbeholfenheit im Umgang mit solchen Geräten machte sich bemerkbar. Würden Sie vielleicht die Pistole halten, so dass man sie sehen kann? Mit einer ansatzlosen Bewegung drehte sich plötzlich die Frau um ihre eigene Achse und drückte ihre Handkante in Thiels linke Niere. Thiel knickte zusammen und als er den Abzug drückte, war die Frau bereits im Rücken des Polizisten und holte zu einem weiteren Schlag aus. Thiels Kugel bohrte sich ins Mauerwerk. Chengs Projektil traf die Frau auf Brusthöhe. Ihr Kollege, der das Glück hatte, die empfangene Kugel bloß in der Schulter zu tragen, sprang auf die Beine und gelangte durch die Ladentür ins Freie. Cheng tat nichts, um dem Mann zu folgen. Er war viel zu perplex, einen Schuss nicht nur abgegeben, sondern die Kugel auch im Ziel untergebracht zu haben. Die Frau ist tot. Ja. Wäre sie es nicht, dann wären wir beide es. Ich hole Ihre Kollegen. Nein, warten Sie. Lassen Sie das. Ich bin ja gar nicht offiziell hier. Mein Eingreifen ist im Grunde privat. Hauptkommissar Rosenblüt hat gar keine Ahnung, dass ich hier bin. Wie soll ich das verstehen? Das erkläre ich Ihnen noch. Aber zuvor sollten wir hier verschwinden, bevor eine Nachhut auftaucht. Los! Cheng musste Thiel recht geben. Er holte Lauscher und klemmte ihn sich unter den Arm. Wohin? Ist das Ihr Ernst? Sie fragen mich, wohin? Als ich vorhin hereinkam, hörte ich, wie von einem Mortensen die Rede war. Der Mann ist ja wohl in Gefahr, oder? Nehmen Sie das Handy, rufen Sie ihn an und geben Sie ihm Bescheid, dass er seine Wohnung verlassen und sich auf die gegenüberliegende Straßenseite stellen soll. Wir holen ihn ab. Er ist nicht in seiner Wohnung. Wir müssen zum Rossäckerweg, der ist in der Villa hier für ein paar Tage bewohnt. Im stärker werdenden Schneefall steuerte Dr. Thiel seinen schlingenden Porsche bergauf. Um sicher zu gehen, griff Cheng nach dem Handy. Ich komme zu Ihnen hinauf, Mortensen. Der Fall entwickelt sich mit einiger Vehemenz, ja? Eine Frage. Wer weiß von Ihrem Aufenthalt in der Wiesensteigschen Villa? Frau von Wiesensteig? Ja, schon. Aber sonst noch wer? Nee, nicht, dass ich wüsste. Gut, wir sind in 10 Minuten bei Ihnen. Moment. Wer ist wir? Ich komme mit einem Freund. Aber... Bloß weil wir uns notwendigerweise das Leben gerettet haben, sind wir noch lang keine Freunde. Da haben Sie recht. Mortensen wirkte ein wenig betrunken und unglücklich, als er seine späten Gäste hereinbat. Er stellte eine Flasche Rotwein und Gläser auf den Tisch und ließ mehrere Lappen auf den Boden fallen. Auf einem davon platzierte sich der geduldige Lauscher. Die Katze April war unterdessen auf eine Anrichte gesprungen. Sind Sie sicher, dass niemand außer der Hausinhaberin von Ihrem Aufenthalt hier weiß? Also, ob Frau von Wiesensteig jetzt noch jemand Bescheid gegeben hat, weiß ich natürlich nicht. Ich selbst habe kein Wort darüber verloren. Ich bin hier, um in Ruhe zu arbeiten. Dann sind wir zunächst einmal sicher. Vor wem eigentlich? Wer zieht hier die Fäden? Dr. Thiel berichtete nun, dass der Staatsanwalt sie noch in Zweifelsknot telefonisch angewiesen hatte, die Finger von Dr. Keilenbach zu lassen. Zurück in Stuttgart empfing uns gleich der Staatsanwalt in Begleitung eines Mannes vom Bundesnachrichtendienst. Die Kriminalpolizei habe sämtliche Ermittlungen einzustellen, verlangte der Staatsanwalt. Der gesamte Enthauptungsfall falle allein in die Zuständigkeit des BND. Rosenblüt protestierte natürlich. Was hat der BND mit Ermittlungen in einem Mordfall zu tun? Die Interessen des Landes stünden über denen der Kriminalpolizei, so der Staatsanwalt. Juristisch unhaltbare These und im Übrigen eine eklatante Kompetenzüberschreitung. So blieb dem Mann vom BND nichts anderes übrig, als uns die Hintergründe des Falles darzulegen. Seit Jahren sei es geheime, aber gängige Praxis, so der Mann vom BND, Mitglieder des Secret Service, also besser bekannt unter dem Namen MI6, in Zweifelsknot zu stationieren. Nicht als Agenten, sondern als Patienten. In der Regel seien das Leute, die im Zuge langjähriger Einsätze Psychosen entwickelt hätten. Also ist ja bei der Art der Tätigkeit dieser Personen kaum verwunderlich. Es handelt sich also um Agenten, die in vorsätzliche Tötung involviert sind. Es gäbe da eine bilaterale Vereinbarung, dass psychisch instabile deutsche Agenten wiederum in englischen Kliniken behandelt werden und britische eben in Zweifelsknot. Das hört sich an, als würden Deutschland und England sich gegenseitig den Sondermüll abnehmen. Vor 3 Jahren wurde eine Agentin mit dem Decknamen Moira Balkan nach Heidelberg geschickt, um einen Mann zu liquidieren, der im Dienste der Briten stand. Die Spezialität dieser Dame bestand im Nachstellen von Ritualmorden. Sie wurde also dafür ausgebildet, um einer geheimdienstlichen Ermordung einen unpolitischen, individualistischen Anstrich zu verleihen. Moira Balkan ist also, wenn man so will, eine professionelle Kopfabschneiderin. So, als sie letztes Jahr nach China geschickt wurde, um einen Manager aus dem Verkehr zu ziehen, hat sie gleich dessen gesamte Familie eliminiert, was nicht Teil des Konzepts war. Und als sie auch im Zuge eines weiteren Auftrags übererfüllend vorgegangen war, da wurde sie aus ihrer Einheit genommen und nach Zweifelsknot zur Behandlung geschickt. Und dort hat sie zeichnen gelernt? Nein, sie war vorher schon eine exzellente Künstlerin, aber das Prinzip, ihre künftigen Opfer auf kleinen Unterlagen abzubilden, das war tatsächlich Teil ihrer Ausbildung. Ja, das sollte die hohe nervliche Belastung bereits im Vorfeld mindern. Künstlerische Prophylaxe. Die hat aber wohl nicht gegriffen. Die Ermordung Thomas Marlocks erfolgte ohne jeden Auftrag. Danach ist sie nach Zweifelsknot zurückgekehrt und hat sich in ihr Zimmer gelegt, als wäre nichts geschehen. Dr. Kallenbach wusste also, was geschehen war und hat diese Frau dennoch frei herumrennen lassen. Nein, nein, nein. Moira Balkan wurde sofort in den geschlossenen Teil der Anstalt gebracht. Aber die Sache durfte nicht publik werden. Und wer hat dann ihre Männer auf dem Gewissen? Ja, sie konnte fliehen. Und der BND hat geschlafen? Die haben den MI6 benachrichtigt, den britischen Auslandsgeheimdienst. Tatsächlich ist nun eine Gruppe englischer Spezialisten eingetroffen. Noch mehr verrückt. Der Mann vom BND meinte, die wüssten selbst am besten, wie mit einer Irrläuferin aus den eigenen Reihen zu verfahren sei. Mit dieser Affäre, denke ich, ist das psychiatrische Austauschverfahren gestorben. Das liegt außerhalb unserer Kompetenz. Unsere Dienststelle ist in jedem Fall von weiteren Ermittlungen entbunden. Übrigens kam dann die Rede auf Sie, Cheng, dass wir dafür sorgen sollen, dass auch Sie sich endgültig aus der Sache heraushalten. Rosenblüt sollte mit Ihnen reden. Hat er. Ich wollte nicht dabei haben. Ich habe mir dann zu Hause die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen. Diese Geheimdienste sind elitäre Vereinigungen, voll von Leuten, denen ihr Handeln immer und überall als rechtlich einwandfrei erscheint. Per se und a priori und ohne Gnade. Die tun, was sie für sinnvoll halten. Und das Sinnvolle liegt für die meistens im Radikalen. Dieser Wahn, dieses Streben nach Hygiene, nach Auslöschung. Naja. Weshalb ich mir auf jeden Fall nicht vorstellen konnte, dass die Engländer sich damit zufrieden geben würden, bloß Moira Balkan aus dem Verkehr zu ziehen. So habe ich Sie, mein lieber Cheng, aufgesucht, um Sie zu warnen. Ganz privat. Außerhalb meines Dienstes. Na, und als ich dann den Mann sah, der die Waffe auf Sie gerichtet hatte, da war mir sofort klar, dass es sich bei Ihren Besuchern schon um die englischen Spezialisten handeln muss, die über den Kanal gekommen sind. Und deren Reinlichkeitsbedürfnis umfassend ist. Man sollte vielleicht die Polizei benachrichtigen. Das sagt er ausgerechnet Mortensen, obwohl er genau dies bisher gescheut und damit die Unmöglichkeit der Situation erst hervorgerufen hat. Nicht jetzt. Rosenblüt muss sich nach den Weisungen des Staatsanwalts richten. Er darf ja gar nichts unternehmen. Und die Presse? Das ist sinnlos. Ohne Rosenblüt vor die Journalisten zu treten, das... Niemand wäre bereit, uns zuzuhören. Wenn wir so an die Öffentlichkeit gehen, da wäre jeder von uns geliefert. Was wir brauchen, das... Ja. Ich denke, es wäre ein Vorteil, an Moira Balkan heranzukommen. Wenn die überhaupt noch lebt. Dr. Kallenbach und Moira scheinen sich recht nahe gekommen zu sein. Sie hat ihn porträtiert, aber ihn nicht umgebracht. Ja. Ja, das ist bemerkenswert. Hätte ich mir damals bloß verkniffen, Thomas Marlock wegen dieser blöden Bücher hinterher zu laufen. Lassen wir das, ja? Jeder der drei war erschöpft. Man beschloss, die Nacht gemeinsam im Haus der Frau von Wiesensteig zu verbringen. An diesem warmen, höchstwahrscheinlich sicheren Ort. Ich habe mir das überlegt. Vielleicht ist es doch besser, mit Rosenblüt zu sprechen. Er wird uns zumindest nicht gleich über den Haufen schießen. Wie die drei von der Tankstelle saßen die Männer am nächsten Morgen beim Frühstück. Rosenblüt muss den BND überzeugen, dass keiner von uns eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellt. Und auch nicht für die der Engländer oder für Kallenbach und seine Klinik. Ja. Wobei natürlich nicht vergessen werden darf, dass die Geheimdienste gerne ihre eigene Sicherheit über die des Staates stellen. Sie meinen also, wir sollen ein Eid ablegen, nichts gesehen und nichts gehört zu haben. Denken Sie wirklich, die werden sich zufrieden geben, wenn ein ziviles Arschgesicht wie ich hoch und heilig verspricht. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir sollten nicht vergessen, dass ich diese englische Agentin getötet habe. Oh, mein lieber Cheng, das ist nicht das Problem. Blutrache ist keine Triebfeder der Geheimdienste. Opfer gehören dazu. Oha! In diesem Moment betrat jemand die Küche. Dr. Thiel riss die Pistole aus der Tasche. Was? Sie kommen 3 Tage zu früh. Irritiert ging Frau von Wiesensteig, die Hausbesitzerin, darauf ein und rechtfertigte sich sogar. Frankfurt sei ihr gar nicht gut bekommen. Was tun die beiden Männer hier? Und wozu soll die Pistole gut sein? Wir haben jemand anderes erwartet. Jemand, den man mit Waffen begrüßt? Interessant. Frau von Wiesensteig wirkte nun eher neugierig als verstört. Dr. Thiel stellte sich als der Polizist vor, der er war. Cheng nannte nur seinen Namen. Ich hoffe, mein Hund stört Sie nicht. Mich stört kein Hund und auch keine Polizei. Allerdings würde ich doch gerne wissen, was hier vorgeht. Wir können das jetzt schwer erklären, da wir noch einiges zu erledigen haben. Wir müssen los. Wirklich. Sie erstatten mir aber Bericht, Herr Mortensen. Später. Gern. Sollte ich nicht mehr dazukommen, heute den Hund abzuholen? Es wäre sehr... Auf Ihren Hund gebe ich gerne Acht, egal wie lange Sie fortbleiben. Machen Sie sich keine Sorgen. Aber Cheng machte sich Sorgen. Weniger um Lauscher als um sich selbst. Er war überzeugter als noch am Abend zuvor, dass weder der BND noch der MI6 es zulassen würde, dass Leute herumliefen, die von Moira Barkan und den Zweifelsknot der Umständen wussten. Und dazu kam, dass der Traum der vergangenen Nacht Cheng beunruhigte. Eine Frau saß da vor seinem Bett und porträtierte ihn und Dr. Thiel. Jetzt war Cheng nicht mehr ganz so sicher, ob es sich dabei wirklich nur um einen Traum gehandelt hatte. Wie heißt er denn? Lauscher. Lauscher. Warum denn nicht? Während Mortensen und Cheng den Porsche aus dem Schnee herausschaufelten, versuchte Thiel mit seinem Handy Rosenblüt zu erreichen. Das heißt, er ist nicht hier. Ach so. Ja. Im Fernsehturm? Hä? Aha. Von Rosenblüts Sekretärin hatte Dr. Thiel erfahren, dass Rosenblüt nicht zu erreichen sei, aber am Nachmittag live im Fernsehen zu sehen sein würde. Der Herr Hauptkommissar gibt dieser Frau Flemming ein Interview. Bei der albernen Sendung Flemmings Nase. Und das alles soll live im Stuttgarter Fernsehturm stattfinden. Vielleicht will Rosenblüt die Sendung benutzen, um auszupacken. Vielleicht verkauft er den Zweifelsknot der Wahnsinn des BND an die bunte Welt der Medien. Das halte ich für unwahrscheinlich. Rosenblüt verachtet die Öffentlichkeit. BND und Secret Service scheinen die breite Masse aber schon zu fürchten. Würde man sich sonst so um uns kümmern? Bloß weil wir eine kaum beweisbare Geschichte mit uns herumtragen? So, ich würde sagen, wir gehen ins Haus und warten erst mal Rosenbluts Interview ab. Nein, wir bleiben besser in Bewegung. Je länger wir uns an einem Ort aufhalten, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Ort unsere englischen Freunde anzieht. Also. Das sah Mortensen ein und man fuhr hinunter zur Stadt. Wir haben noch ein paar Stunden Zeit. Es war klar, dass das letztliche Ziel dieser Fahrt der Fernsehturm sein würde und somit Hauptkommissar Rosenblüt, in den nun alle drei Männer ihre Hoffnungen setzten. Ein jeder von ihnen fürchtete um sein Leben. Wobei am meisten Dr. Thiel mit seinem Schicksal haderte. Cheng und Mortensen waren bei aller Angst gelernte Fatalisten. Sie hatten ein zu viel an Schlägen aller Art einstecken müssen. Aber Dr. Thiel bereute schwer, was geschehen war. Er hatte abseits seiner Kompetenzen gehandelt und sich auf ein diffuses Gefühl moralischer Verantwortung berufen. war zu Chengs Büro gefahren und damit in die Verlegenheit geraten, eine unautorisierte, ja unerwünschte Lebensrettung vorzunehmen. Zu allem Überfluss hatte er sich auch noch selbst retten lassen müssen. Und das von einem Österreicher. Also gut. Keiner reagierte auf Dr. Thiels unklare Bemerkung. Man sollte meinen, dass Dr. Thiel und der ihm so unangenehme Cheng nun quitt waren. Aber nein, die gegenseitige Lebensrettung hatte auf fatale Weise erst überhaupt ihre Beziehung begründet. Sie waren aneinander gekettet wie Zwillinge, die sich verabscheuen. Genau genommen musste man ja von Drillingen sprechen, denn mit Mortensen war ja der eigentlich Schuldige dazugestoßen. Es ist zu riskant, jetzt gleich zum Fernsehturm zu fahren. Vielleicht kommt Rosenblüt ja erst kurz vor seinem Auftritt. Gehen wir noch was essen? Der Detektiv war wenig begeistert, als sie in einer chinesischen Imbissstube landeten. Ich wollte ein wenig allein sein. Und stieg die steile, schneebedeckte Staffel zur Konradkirche hinauf. Cheng war der einzige Besucher der Kirche. Er nahm in einer der mittleren Reihen Platz. Ich betrachtete die Details der Architektur gerade so, als müsste ich später einen Aufsatz darüber schreiben. Seit Cheng diesen Auftrag erhalten hatte, lebte er wie in einer Erzählung, die noch zu schreiben war, aber deren Sätze sich bereits jetzt konstituierten. Seitlich der Altarbühne war ein schmiedeeiserner Tisch, auf dem die Opferkerzen standen. Cheng war ein Freund der Opferkerzen. Kleiner Preis, große Wirkung. Cheng warf eine Münze ein, wofür ihm nun zwei Kerzen zur Verfügung standen. Neben dem Flämmchen, das er seinen Eltern widmete, gedachte er eines ehemaligen Auftraggebers. Die Kerze war für den Mann, dessen Auftrag mich den Arm gekostet hat. Den Kunden allerdings gleich das ganze Leben. Jemand war eingetreten. Cheng drehte sich um. In einer der hinteren Reihen saß jemand. Ich erkannte das dunkelblonde Haar. Da hatte sich die Gestalt bereits erhoben und war mit zügigen Schritten aus der Kirche getreten. Warten Sie! Herrgott, noch mal, warten Sie! Ich war überzeugt, es handelt sich um Moira Balken. Er unterließ es, hinter der Frau herzulaufen. Dass eine Agentin des britischen Geheimdienstes ihn an Schnelligkeit übertraf, konnte er sich denken. Beim Schriftenstand entdeckte ich zwischen den Broschüren und Postkarten etwas, das mir bekannt vorkam. Er blickte auf sein Porträt. Die Zeichnung war auf der Polaroid-Aufnahme der drei Skifahrer skizziert, die ich zwischen Po und Unterhose versteckt hatte. Vor dem Schlafengehen hatte ich sie auf ein Board neben dem Bett abgelegt. Cheng war nun überzeugt, dass Moira Balken tatsächlich in der Nacht in die Wiesensteigsche Villa eingedrungen war und ihn, den schlafenden Detektiv, porträtierte. Was konnte das bedeuten? Fall ich jetzt in die Kategorie Dr. Kallenbach? Also ein Modell, das nicht zu sterben braucht, oder? Cheng wollte nicht über die andere Möglichkeit nachdenken, die auf der Hand lag. Wenn man bedachte, dass zwei Polizisten in einem Hotelzimmer umgekommen waren, in dem ursprünglich Cheng hätte nächtigen sollen. So ein schönes Bild. Interessanter Kopf. Die zwei Gesichter der Skifahrer in der Fotografie waren derart geschickt in die Zeichnung eingebaut, dass meinem Porträt ein gewisser Schwung, eine gewisse Tiefe verliehen wurde. Von der Frau auf dem Polaroid war nichts mehr zu sehen. Cheng steckte die übermalte Fotografie in seine Manteltasche. Die Frau ist verrückt. Sie ist nichts anderes als eine Maschine, die man nicht mehr abstellen kann. Eine Maschine, die zeichnet und tötet. Manchmal vielleicht auch nur zeichnet. Das ist es. Einen winzigen Moment freute er sich. Ja, er freute sich auf seinen Tod. Dann verließ er die Kirche und marschierte zurück zu dem chinesischen Lokal. Der Mann, den ihr als Mörder von Thomas Marlock festgenommen habt, ist immer noch inhaftiert. Stimmt. Unsere Indizien haben sich als recht kümmerliche Gewächse erwiesen. Ja, und? Weiter? Meine höchste Zeit, ihn freizulassen. Ich bin Augenzeuge, dass er nicht mal in der Wohnung des Opfers war. Der Staatsanwalt braucht einen sauberen Schuldigen und keine Moira Balken. Ein Blick auf die Fernsehseite einer Tageszeitung informierte sie, dass Flemings Nase um 4 Uhr live aus dem Fernsehturm übertragen werden würde. Man konnte sich also auf den Weg machen. Vielleicht, Cheng, haben Sie ja recht. Und Rosenblüt hat sich tatsächlich entschlossen, vor laufender Kamera auszupacken. Und wenn nicht? Dann werden wir ihn freundlich darum bitten, diesen Vortrag doch zu halten. Was verstehen Sie unter freundlich? Dr. Thiele antwortete nicht. Man näherte sich dem Fernsehturm. Es scheint, Rosenblüt ist noch nicht da. Vielleicht ist er schon oben. Im Eingangsbereich des Turmes saßen einige Leute, die unverkennbar zum Fernsehen gehörten. Die Bedeutung, von der die Anwesenden meinten, dass sie von ihnen ausginge, flimmerte in ihren Gesichtern. Fahren wir rauf. Im Aufzug wies der Liftführer darauf hin, dass das Café sowie das Restaurant wegen einer Fernsehübertragung geschlossen seien und dass auf der Plattform ein eisiger Wind blase. Wir haben bezahlt. In 150 Metern Höhe betraten die drei Männer die obere Plattform, wo sie eine Runde um den Betonschaft drehten. Das gehörte einfach dazu. Der Wind! Hinunter! Panorama-Café! Was? Hinunter! Der Wind! Ich versteh nichts! Der Wind! Im Inneren der Umschalung gingen sie eine Treppe hinunter zum Panorama-Café. Mit einem Schlag umgab Wärme die Männer. Geschlossene Gesellschaft. Was? Ich bin Assistent von Hauptkommissar Rosenblüt. Und das hier sind Kollegen aus dem Ausland. Davon weiß ich nichts. Ja, da kann ich doch nichts für, dass Sie davon nicht wissen. Was wollen Sie denn eigentlich? Dass ich Sie festnehmen lasse oder was? Sie mögen fürs deutsche Fernsehen arbeiten, aber ich arbeite für die deutsche Polizei. Das macht Sie zwar in den Augen der Majorität zum liebenswerteren Menschen, das erhöht aber nicht schon Ihre Befugnisse. Ja, schon klar. Der Studiogast ist bei der Maske. Am Ende vom Schlauch. Links. Warte, hopp. Ein bisschen schneller. Das Licht läuft uns weg. Auf. Soundcheck jetzt bitte. Ja. Ja, geh ein bisschen tiefer. Ja. Nachdem man sich durch das Gedränge der Fernsehleute hindurchgekämpft hatte, gelangten sie in einen Nebenraum mit zwei Spiegeln. Vor dem einen saß Nela Fleming, vor dem anderen wurde Rosenblüt von einer Visagistin bedient. Rosenblüt bemerkte die Eingetretenen, drehte sich aber nicht um. Einen Moment schien es, als habe er sprechen wollen, dann aber schloss er den halb geöffneten Mund und verkrampfte sich. Was soll der Überfall? Dr. Thiel zeigte seine Dienstmarke. Ich muss den Hauptkommissar in einer dringenden Angelegenheit sprechen. Hat das nicht Zeit bis nachher? Tut mir leid, nein. Wie ich die Polizei kenne, ist alles schrecklich geheim. Und Sie wollen mich sicher nicht dabei haben. Ich kann den Hauptkommissar auch draußen sprechen. Wo draußen? Ja, auf der Plattform. Wollen Sie, dass mein Studiogast erfriert? Wir möchten Sie unserem Publikum doch lebend präsentieren. Herr Hauptkommissar, nicht wahr? Rosenblüt lächelte gequält. Gequälter ging es gar nicht mehr. Nela Fleming erhob sich, schien mit der eigenen festlichen Erscheinung zufrieden zu sein und trat hinaus. Ganz ruhig. Was ist denn? Eben wollte Dr. Thiel auch die Visagistin hinausbitten, da spürte er Chengs festen Griff. An Rosenblüts Hals war ein funkelndes Stück Metall angesetzt. Das war kein Küchen- oder Schlachtermesser, sondern ein kleines, skalpellartiges Instrument. Einen Hals mit einem solchen Messer abzuschneiden, hätte natürlich eine Menge Mühe bedeutet und auch niemals eine saubere, glatte Arbeit ergeben. Andererseits konnte dieses Instrument mit einem einzigen raschen Schnitt Rosenblüts Halsschlagader durchtrennen? Sie sollten das lassen. Das bringt doch nichts. Woher wollen Sie das wissen? Cheng glaubte, die Form und Farbe der Augen wiederzuerkennen. Der Frau, die das Messer an Rosenblüts Hals hielt und dabei in keiner Weise nervös oder gehemmt wirkte. Er hatte sie ja zumindest im Zweifelsknoten Münster deutlich zu Gesicht bekommen. Wohingegen Mortensen die Frau nur im diffusen Licht von Crivellis Bar und hinter den entfernten Scheiben von Marlocks Wohnung gesehen hatte. Für Dr. Thiel war es überhaupt das erste Mal, dass er ihrer ansichtig wurde. Aber er begriff, wen er vor sich hatte. Ah, heute ohne Hund unterwegs? Er mag keine Türme, mein Hund. Richtiger gesagt, er hasst Aufzüge. Gut so. Ein Hund hat in einem Fernsehturm so wenig zu suchen wie in einer Kirche. Ja, es gab Zeiten, da hatten die Leute mehr Spaß in ihren Gotteshäusern. Und kein Haustier musste draußen bleiben. Halten Sie gefälligst im Mund, Cheng. Offenbar hielt Dr. Thiel es für unangebracht, einer Frau zu widersprechen, die ein Messer gegen den Hals seines Chefs gerichtet hielt. Treten Sie ruhig näher. Moira Belkin war eitel wie alle Künstler. Die Männer ertappten sich dabei, begeistert zu sein. Mit einem gut zugespitzten Schminkstift hatte Moira Belkin auf Rosenblüts linke Wange dessen unverkennbares Porträt aufgezeichnet. Um dem Reiz des Ästhetischen nicht zu erliegen, traten sie einen Schritt zurück und konzentrierten sich darauf, dass die wunderbare Zeichnung auf Rosenblüts Wange einem Todesurteil gleichkam. Frau Belkin, wem soll das nützen? Ich habe einen Auftrag. Es wäre ungehörig, ihn nicht zu erfüllen. Unsinn. Von einem Auftrag kann doch keine Rede sein. Zweifelsknot ist eine Psychiatrie und nicht die Zweigstelle des Secret Service. Sie haben ein Problem, ein gewaltiges. Ich hatte eins. Das ist richtig, meine Seele war ungerade. Aus den Fugen. Aber das ist vorbei. Meine Seele ist gerade und es gibt Arbeit, die zu tun ist. Wollen Sie damit sagen, man hätte Sie angewiesen, Rosenblüt zu liquidieren? So ist es. Unfug! Hören Sie jetzt gefälligst auf, sich einzureden, auf Befehl zu handeln. Hinter Ihrer Tat steckt nicht die geringste Legitimation. Kein Auftrag, kein Befehl, kein Secret Service, kein British Empire, kein ehrenvolles Handeln. Nur Mord. Der Mord einer Verrückten. Sie irren sich. Ich fürchte, es stimmt. Sie hat einen Auftrag. Stimmt. Weshalb fallen Sie mir in den Rücken, Cheng? Ihr Auftrag ist es, mich als Lockvogel zu benutzen. Damit alle Personen, die beseitigt werden müssen, an einem Ort versammelt sind. Gell? Aber Sie müssen wirklich verrückt sein, Belkin, wenn Sie meinen, Sie würden hier lebend wieder rauskommen. Es wird immer so viel geredet. Überlegen Sie doch, Belkin. Wie ideal. Wir stecken jetzt alle in diesem dummen Turm. Sie und ich und jetzt auch noch Cheng und Dr. Thiel und... Mortensen. Ich bin der Zeuge. Da sehen Sie sogar, Zeuge. Mortensen ist anwesend. Alle endlich vereint. Was für ein Glück für die Leute, die so um die Sicherheit ihrer Geheimdienste besorgt sind. Und die mit gutem Grund angenommen haben, ich würde das Fernsehen dazu benutzen, eine kleine Geschichte über Zweifelsknot zu erzählen. Sie haben ein paar unverzeihliche Fehler gemacht, Belkin. Es war einfach zu viel des Guten. Man mordet nicht so in den lieben langen Tag hinein. Dr. Kallenbachs Therapie hat versagt. Sie aber meinen, alles wäre in bester Ordnung. Bloß wollen wir Sie beauftragt haben, mich einen Kopf kürzer zu machen. Wie in guten alten Zeiten. Man hat Ihnen erklärt, dass es den legitimen Interessen beider Länder entsprechen würde, diesen vorlauten Hauptkommissar aus dem Verkehr zu ziehen. Ja? Jemand muss es ja nun mal tun. Warum nicht die Beste? Warum nicht die Frau mit ihrer fabelhaften Porträtkunst, die so bestechend den Mord eines Übergeschnappten vorzutäuschen versteht? Aber was denken Sie, Moira? Was denken Sie, was passiert, wenn das hier erledigt ist? Dann sind Sie an der Reihe. Mein Wort drauf. Ihr Wort ist nichts mehr wert. Es ist eigentlich schwer zu glauben, dass Moira Belkin sich von Rosenblüts aufgeregter, holpriger Rede hat überzeugen lassen. Viel wahrscheinlicher war es, dass ihr eigenes Zögern die Schuld daran trug. Moira Belkin hatte zu lange gewartet. Sie gab auf. Sie schob das Messer von Rosenblüts Hals weg, wischte es ab und legte es abwesend, traurig in ihren Schminkkoffer zurück. Rufen Sie die Kollegen, Dr. Thiel. Ich will nicht, dass unserer Frau Belkin hier was passiert. Schön, Sie zu sehen, Cheng. Es ist beinahe merkwürdig, dass wir alle noch am Leben sind. Und Cheng berichtete von den Geschehnissen der letzten Nacht. Dass sich die Leiche einer englischen Agentin noch in seinem Büro hätte befinden können, war nicht anzunehmen. Der Secret Service gehörte immerhin zu den Organisationen, die, wenn sie einmal Mist gebaut hatten, diesen Mist umgehend bereinigten. Ich hatte gar nicht vor, irgendwas zu sagen, was Zweifelsknot betrifft. Aber jetzt bleibt mir nichts anderes übrig. Indem ich rede, schütze ich mich. Hoffentlich. Ein Fernsehmensch erschien. Es sei an der Zeit, noch 10 Minuten bis zur Sendung. Das Mikro sei noch einzurichten. Das Porträt. Rosenblüt trat vor Moira Belkin hin. Tun Sie das weg, Belkin. Gerne. Wer eignete sich besser, ein Abbild verschwinden zu lassen, als die Person, die es geschaffen hatte? Vielleicht war das Rosenblüts billige Rache dafür, dass er richtig Schiss gehabt hatte, solange die Messerklinge an seinem Hals gewesen war. Und Moira Balcom schien völlig willenlos zu sein, als sie jetzt nach einem Bauschwarte griff, ihn mit einer Flüssigkeit besprühte und die Zeichnung von Rosenblüts Wange rieb. Moira Balcom hatte ihre Gefährlichkeit eingebüßt. Das Mörderische an ihr war schlichtweg verblüht. Fertig. Bringen Sie Frau Balcom in mein Büro. Und geben Sie auf die Dame genauso gut Acht wie auf unseren Herrn Cheng. Ach, ich dachte, das sei mein Privatvergnügen gewesen. Cheng, ja. Mrs. Balcom? Nein. Es war nur allzu wahrscheinlich, dass sich im Turm eine oder mehrere Personen befanden, deren Auftrag darin bestand, Moira Balcom nach erfolgter Durchtrennung von Rosenblüts Schädel zu eliminieren. Beeilen wir uns. In erster Linie wollte Thiel aus dem Bereich der Fernsehproduktion hinausgelangen, um nicht das Leben Unbeteiligter zu gefährden. Heute haben wir das Vergnügen, als Stargast den einzig wirklich charmanten Kriminalisten Deutschlands begrüßen zu können. Hauptkommissar Rosenblüt. Sie bleiben hier, Mortensen. Mischen Sie sich unter die Fernsehleute. Bleiben Sie in der Nähe der Kameras. Ich nickte. Eigentlich hatte ich eher das Bedürfnis, mich auf einer Toilette einzuschließen. Ich dachte noch an meine Romane, deren wegen ich überhaupt in diese Situation geraten war. Ja, vielleicht sollte ich mit dem Schreiben überhaupt aufhören und mich ganz dem Geschäft der Tierpflege widmen. Dem Sitten von Katzen und Hunden. Dann ging ich zu den Kameraleuten und stand da. Als gehörte ich dazu. Cheng, Balcom und Dr. Thiel begaben sich über eine Treppe in das darunterliegende Restaurant. Jeder der jetzt hier aus dem Lift herausstürmenden Polizisten in Schutzanzügen und ausgerüstet mit Maschinenpistolen konnte einer von denen sein, deren Aufgabe darin bestand, das Problem des Secret Service und des BND zu bereinigen. Es konnte natürlich auch einer der Köche sein, der Kellner, vielleicht sogar einer der Fernsehleute. Meurer! Ein Lichtschein fuhr zwischen die Personen und dicker schwarzgrauer Qualm breitete sich aus. Geschossen wurde nicht. Ganz offensichtlich ging es dem Angreifer nicht darum, ein Blutbad anzurichten, sondern allein darum, Moira Balcom zu greifen und zu beseitigen. Meurer! Da hinunter! Und wahrscheinlich wäre dies auch gelungen, wenn Cheng Moira Balcom nicht durch den aufsteigenden Qualm der Rauchbomben zum Stufenabgang gezerrt hätte, über den die beiden hinunterstolperten und so in die unterste Etage des Turmkorbes, der Sendestation, gelangten. Notausgang! Ob nun aus Nachlässigkeit oder Kalkül, der Notausgang war versperrt. Lassen Sie mich! Niemand hatte vorher bemerkt, dass Moira ihren Schminkkoffer mitgenommen hatte. Sie öffnete ihn und holte das Skalpell heraus, mit dem sie zuvor Rosenblüts Hals bedroht hatte, zog einen dünnen, federnden Draht gleich einer Antenne aus dem Griff und öffnete fingerfertig das Schloss. Ganz einfach. Geht's wieder? 136 Meter Schacht hatten die beiden unter sich. Sie stiegen die enge, schraubenförmig gewundene Treppe abwärts, die in kurzen Abständen von Spots beleuchtet wurde. Warten Sie ein wenig. Warum haben Sie mich am Leben gelassen? Warum dürfte ich meinen Kopf behalten? Weil ich Ihren Kopf nett fand. Nett? Ja. Nett. Und gerade. Die meisten Köpfe sind krumm. Man muss sie richten. Das war natürlich gelogen. Für Moira Balcom war Chengs Kopf genauso krumm wie die meisten anderen. Allein künstlerische Selbstkritik hatte Cheng vor der Enthauptung bewahrt. Die Zeichnung war ihr misslungen. Aber es war nicht anzunehmen, dass er das begriff, weshalb Moira Balcom einfach log. Nett. War es eine Verwechslung, die beiden Polizisten zu köpfen, die in dem ursprünglich mir zugedachten Hotelzimmer übernachtet haben? Nein! Ich habe genau die beiden Männer gemeint. Ich durfte kein Risiko eingehen und glaubte, irrigerweise die beiden seien auf meine Spur gekommen. Bei ihnen war das was anderes. Ich dachte allen Ernstes, sie seien ein stinknormaler Tourist und sicher kein Detektiv, obwohl sie genau das behauptet haben. Wie konnte ich ahnen, dass sie die Wahrheit sagen? Wer in aller Welt tut sowas? Erst als sie mit ihrem komischen Köter durch die Kirche marschierten und von Crivellis Bar sprachen, ist mir klar geworden, dass sie nicht der unschuldige Aufschneider sind, für den ich sie gehalten habe. Jane begriff. Er dachte an die junge Frau, an die er sich im Gasthof zum schönen Hofnarren wegen eines Zimmerwechsels gewandt hatte. Na, dann waren sie es also doch. Sie waren Anna Haug. Der Name fiel mir gerade ein. Ich bin hin und wieder für eines der Zimmermädchen eingesprungen, ohne dass die Chefin des Hauses das durchschaut hätte. So wenig wie Dr. Kallenbach und sein Personal. Ich finde es prinzipiell amüsant, mich zu kostümieren. Aber es erfüllt natürlich auch seinen Zweck. Kostümieren? Ist das nicht ein wenig untertrieben? Als ich Sie auf der Kirchenbank sah, waren Sie ein vollkommen anderer Mensch als in Ihrer Rolle als Anna Haug. Selbst Ihre Augen waren anders, wie gelter und schärfer. Ein jeder ist multiple. Und in meinem Fall gehört es auch noch zum Beruf. Als Anna Haug, da haben Sie mir gefallen. Hören Sie auf. Wirklich? Sogar für meinen kleinen Hund hatten sie was über. Man hätte meinen können, sie lieben Hunde. Ihre Verkleidung war perfekt. Genauso gehört es sich ja auch. Wie über die Tasten eines vertikalen Klaviers steigend, gingen sie langsam nach unten. Vielleicht lag es daran, dass die Anstrengung Changs Kopf trübte. Aber er bemerkte nun zunächst kleinere, dann größere Unregelmäßigkeiten in der bis dahin glatten Wand der Betonröhre. Das waren alte Radiogeräte, die hier quasi einen Teil des Baumaterials bildeten, passenderweise. Empfänger aus den 40er und 50er Jahren. Die meisten waren ausgeweidet, bestanden nur noch aus ihren Gehäusen. Aber sie waren nicht unbelebt. Cheng sah unzählige Augen im Inneren der Geräte leuchten. Und dann erkannte er die ersten, die heraufgeflogen kamen. Ja, zum Teufel, das waren Sperlinge. Kleine, kompakte, schwarzbraune Vögel, die sie in diesem Fernsehturm eingenistet hatten. Cheng vermied es, sich ausgerechnet bei Moira Belkin, einer Verrückten, zu erkundigen, ob er halluziniere. Als sie das untere Drittel des Turmes erreichten, waren die Vögel verschwunden. Nur noch der leere Abgang. Unten wollte Moira Belkin nach der Klinke der Metalltüre greifen. Cheng hielt sie zurück und drängte sich vor. Polizei! Waffen fallen lassen, das Gelände ist umstellt. Sie blickten in zig Waffen, die in der Eingangshalle auf sie gerichtet waren. Cheng bemühte sich zu erklären, im Auftrag des charmantesten Polizisten Rosenblüt zu handeln. Moment. Nichtsdestotrotz wurde er höchst uncharmant Sekunden später überwältigt. Handschellen anlegen. Hallo. Oh. Das nun war schwierig. Nur eine Handschelle konnte fixiert werden, während die andere sinnentleert herunterbaumelte. Moira Belkin wurde von zwei vermummten Polizisten flankiert, als wolle man ihr Personenschutz gewähren. Also wer hat ihr eigentlich Köpfe abgeschnitten? Niemand antwortete. Dann öffnete sich endlich der Lift. Hey, die Frau kriegt die Handschellen. Der Chinese gehört zu uns, also gewissermaßen. Schon wieder Chinese. Was soll das? Jetzt seien Sie nicht so zimperlich. Gut gemacht, John. Ihr Lob rührt mich. Wie sieht's oben aus? Alles unter Kontrolle. Viel Lärm und Rauch. Dumm nur, dass wir noch niemanden haben festnehmen können. Wir müssen alle überprüfen. Die Fernsehleute, das Restaurantpersonal, die Techniker in der Station. Was ist mit der Sendung? Fleming und Rosenblüt ziehen weiter ihre Show ab. Die haben die Übertragung einfach ins Freie verlegt. Stehen jetzt auf der Plattform von einer Eliteeinheit umgeben und Rosenblüt packt aus. Wird uns das retten? Ich meine, Sie und mich? Ich glaube schon. Ich denke, wir sind wieder draußen aus der Geschichte. Und Mortensen? Der steht brav auf der Plattform. Also, um unseren Schriftsteller brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Nur um Moira Belkin. Sie muss rasch von hier fortgebracht werden. Begleiten Sie uns? Von schwer bewaffneten Polizisten abgedeckt, brachten sie Moira Belkin zu einem Polizeibus. Ach, gut so. Moira Belkin setzte sich auf die mittlere Bank. Zum Fenster hin wurde sie von Beamten der Eingreiftruppe abgeschirmt. Auf einem heruntergeklappten Notsitz hatte Cheng Platz genommen. Mein Schutzengel. Ach. Cheng stöhnte. Gleichzeitig mit dem kleinen Bus setzten sich mehrere Polizeiautos in Bewegung, bildeten eine tönende Eskorte. Eine Prozession im Schnee. Fahren Sie besser mit der Kirche ums Dorf. Ja? Der Fahrer schien irritiert, als wisse er nicht wirklich, was das zu bedeuten habe, mit der Kirche ums Dorf fahren. Na, Frau Belkin, ist vielleicht sicherer, wenn wir nicht den direktesten Weg zur Polizei nehmen. Ja, ja. Wir Polizisten haben ein großes Herz. Es war zunächst nicht die Schulter, die Dr. Thiel auffiel, sondern dieser Ausspruch des Fahrers. Die Phrase hatte er schon einmal gehört. Und es lag noch nicht lange zurück. Am Vorabend hatte der Mann, den Thiel mit einem Schulterschuss daran gehindert hatte, Cheng zu liquidieren, genau denselben eigentümlichen Ausspruch getan. Wenn es sich bei dem Fahrer um jenen englischen Agenten des MI6 handelte, dann war es möglich, dass er trotz akzentfreiem Deutsch mit einiger Verwirrung der Metapher gegenüberstand, die sich aus einer Kirche ergab, die um ein Dorf herum chauffiert wurde. Als Dr. Thiel dann auch noch eine ungewöhnliche Anhebung unter der rechten Schulter der ledernen Dienstjacke bemerkte, die den Schluss zuließ, es liege ein Verband darunter, handelte Dr. Thiel sofort. Keep cool. Obwohl Thiels Waffenmündung gegen die Schläfe des Fahrers gedrückt war, wollte dieser sich nicht daran halten. Er riss das Steuer herum und fuhr den Wagen quer über die Gegenfahrt. Der Wagen überflog einen kleinen Graben, schrammte einen Baumstamm, bevor er sich, noch immer in der Luft, seitlich stellte und mit dieser Seite in einen weiteren Baum hineindonnerte, um sich schließlich in den Schnee zu schrauben. Moira Belkin starb an keiner der unkontrolliert im Inneren des Wagens verirrten Kugeln der begleitenden Polizisten, sondern an den inneren Blutungen, die sie beim Aufprall davongetragen hatte. Von den drei Männern der Eingreiftruppe erlitten zwei leichte, einer schwere Verletzungen. Dr. Thiel wurde ebenfalls von einer Kugel getroffen, die offensichtlich vom Fahrer des Wagens abgegeben worden war. Eine Zeit lang sah es ziemlich schlecht aus. Als er nach Tagen in der Intensivstation erwachte, umgeben von seiner Frau, seinen Freunden, Kollegen, darunter auch Rosenblüt, waren seine ersten Worte: Ich liebe Dr. Thiel. Dr. Thiel. Was Frau Thiels wegen zu einer peinlichen Betroffenheit führte. Andererseits zu der Annahme, er habe etwas ganz anderes sagen wollen. Als gäbe es im Leben so etwas wie ausgleichende Gerechtigkeit, war der einarmige Cheng völlig unverletzt geblieben. Es wunderte ihn nicht. Er wusste, dass er zu absurderem berufen war, als in einem Auto zu sterben. Absurd scheint freilich, dass der Fahrer des Wagens bei diesem Unfall verschwand. Der Mann tauchte in der Schneelandschaft unter und nicht wieder auf. In den Medien wurde nie von einem englischen Agenten gesprochen. Dafür hätte man mehr in der Hand haben müssen als den sprichwörtlichen Spatzen. Auch war der politische Skandal, der sich aus den Enthüllungen ergab, lange nicht so ergiebig wie der Ruhm, der dabei für Rosenblüt abfiel. Natürlich war eine Menge Herrschaften glücklich, dass Moira Belkin verschieden war. Die Affäre war peinlich genug. Ein Mordprozess hätte die Angelegenheit noch viel unerfreulicher gestaltet. Übrigens gab es auch Skeptiker, die behaupteten, Moira Belkins Tod sei sehr wohl auf das Projektil in ihrem Körper zurückzuführen. Und von einer verirrten Kugel könne keine Rede sein. Solche Leute gibt es immer. Aber es waren nur wenige und man hielt sie für nicht weniger irre als jene Frau, die mal mit, mal ohne Auftrag Köpfe abgeschnitten habe. Man verbrannte ihre Leiche und verstreute ihre Asche irgendwo im Norden Englands. Moira Belkin war rasch vergessen. Ein großartiger Hund. Tja, Als Cheng seinen Hund von Frau von Wiesensteig abholte, ärgerte er sich. Er musste sich eingestehen, von Lauscher, der ungerührt auf Frau von Wiesensteigs Schoß lag, so etwas wie Euphorie erwartet zu haben. Zur Not ein Schwanzwedeln. Lauscher erinnert mich an meinen verstorbenen Mann. Das heißt nicht, dass ich an Reinkarnation glaube. Wie starb Ihr Mann? Absurd. Bei einem Autorennen. Nicht als Pilot, als Zuschauer. Obwohl er Autorennen für idiotisch hielt. Er war als Ehrengast gekommen. Und als Ehrengast gestorben, ohne auch nur zu zucken. Auf Lauscher fiel ein Lichtstrahl, wie auf einen Heiligen. Angewidert drehte er sich zur Seite. Erwähnt sollte noch werden, dass der Fall vor allem in einigen Wiener Kreisen zu großem Erstaunen und mancher Belustigung führte. Weniger aufgrund des geheimdienstlichen Missbrauchs einer psychiatrischen Einrichtung, denn in Bezug auf psychiatrische Obskuritäten hielten sich die Wiener für Weltmeister. Nein, die Belustigung ergab sich aus dem Umstand, dass Markus Cheng völlig unverletzt aus dem völlig zerstörten Polizeiauto geklettert war. All die Leute, die wussten, wie sehr das Unglück Cheng zu verfolgen pflegte, waren perplex. Denn natürlich war man in Wien überzeugt gewesen, dass es Cheng in Deutschland nicht viel besser ergehen würde als in seiner Heimat, dass zu den österreichischen Wunden nun die Deutschen hinzukämen. Nicht einmal Moira Belken war in der Lage gewesen, ihr Vorhaben umzusetzen und Cheng zu töten. Wie verhext? Etwas Rätselhaftes musste über Cheng gelegen haben. Und man fragte sich, ob alles mit rechten Dingen zugegangen sei. Vom katholischen Standpunkt aus. Ein sturer Hund. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Kriminalroman von Heinrich Steinfest. Teil 2. Es sprachen Erzähler Wolfram Berger, Cheng Christian Dolezal, Mortensen Christoph Bach, Meurer, Bibiana Beglau, Rosenblüt, Christian Körner, Dr. Thiel, Sascha Nathan, sowie Nico Eleftheriadis, Horst Koterba, Astrid Meierfeld, Karin Schröder, Nadja Stübiger und Andreas Serda. Ton und Technik, Rolf Knapp und Claudia Peike, Musik, Otto Lechner, Regieassistenz, Diana Müller, Bearbeitung und Regie, Götz Fritsch. Produktion, Südwestrundfunk mit dem Österreichischen Rundfunk 2013. Dramaturgie Uta Maria Heim.